In Neuseeland sprach ich in einem Gefängnis über den Text, ihr seid das Licht der Welt. Kann man das sagen zu Verbrechen? Ja, es gibt in vielen Gefängnissen Leute, die richtige Evangelisten sind. Ich denke an Mexico City. Da war ein Mann, der hatte 18 Jahre zu verbüßen und muss deshalb auch sehr schreckliche Dinge getan haben. Aber Jesus hatte seine Hand auf ihn gelegt und schon die Hälfte seiner Mitgefangenen waren bekehrt durch Zeugnis. Jesus kann jedermann gebrauchen. Als ich meine Botschaft beendet hatte, stand ein Häftling auf. Kameraden, heute Morgen las ich in meiner Bibel von drei Mördern. Einer hieß Moses, einer David, einer Paulus. Wir kennen sie als Helden Gottes. Was kann Gott aus einem ihm völlig hingegebenen Menschen machen? Selbst wenn er ein Mörder war. Es gibt also Hoffnung für uns. Er hatte recht. Jesus hat einen Auftrag für jedermann. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In Matthäus 28, Vers 19 hat er gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. In dieser Zeit, wo der Antichrist so aufmarschiert und viele Hunderttausende ihr Leben einsetzen, um den Atheismus zu verbreiten, muss jedes Kind Gottes ein Evangelist sein. Es geht darum, gehorsam und bereit zu sein wie nie zuvor. Das Wichtigste ist nicht, wie viel wir tun, sondern was Jesus tut durch uns. Als Jesus den Auftrag gab in Apostelgeschichte 1, Vers 8, werdet meine Zeugen in der ganzen Welt, hat er uns erst gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Der Heilige Geist ist bereit, dein und mein Herz zu erfüllen, wie das Licht bereit ist, ein Zimmer zu erfüllen, das geöffnet ist für seinen Glanz. Lasset euer Licht scheinen vor den Menschen, dass sie eure guten Werke, das sind die Früchte des Geistes, sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. In Lukas 21 hat der Herr Jesus so viel gesagt über diese Zeit, in der wir leben. Und da sagt er in Vers 13, das alles wird euch nur eine Gelegenheit sein, von mir zu zeugen. Ja, jetzt gibt es viel Gelegenheit, von Jesus zu zeugen, weil die Herzen der Menschen voller Angst sind vor den Dingen, die geschehen werden. Überall hat man große Angst vor Wasserstoff und Atombomben. Und man hat recht. Schreckliche Möglichkeiten gibt es jetzt in der Welt. Wie herrlich ist es, dass wir dann, wenn wir mit Jesus verbunden sind, sagen können, wir werden uns nicht fürchten, auch wenn die Erde untergeht und die Berge ins Meer stürzen. Diese herrliche Gewissheit versucht der Teufel durch Zweifel zu zerstören. In Brasilien kenne ich ein Mädchen, das den Herrn Jesus gefunden hatte und immer fröhlich war. Einmal sah ich sie wieder und ihre Augen waren ganz traurig. Sie sagte, ich zweifle an allem. Ich zweifle daran, dass ich den Herrn Jesus gefunden habe, dass er mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Ich zweifle daran, dass die Bibel wahr ist. Ja, ich zweifle sogar daran, dass Gott existiert. Dann las ich hier Johannes 16, Vers 8 vor. Der Heilige Geist wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Nicht an Jesus zu glauben oder an ihm zu zweifeln, ist die größte Sünde. Sie sah es ein, aber dann sagte sie, was muss ich tun? Da konnte ich ihr helfen und las ihr 1. Johannes 1, Vers 7 und 9 vor. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, unsere Sünden zu vergeben. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, die wir bekennen. Ich forderte sie auf, es sofort zu tun. Und sie faltete ihre Hände und betete, Herr Jesus, hilf mir nicht mehr zu zweifeln. Amen. Da fragte ich sie, wenn ein Kind gegen den Willen seiner Mutter Schokolade genommen hat, muss es dann zu der Mutter gehen und sagen, hilf mir nicht mehr Schokolade zu stehlen? Nein, es muss um Vergebung bitten. So ist es mit unserer Sünde. Ja, wir können um Hilfe rufen, aber zuerst müssen wir uns demütigen und unsere Sünden bekennen. Dann können wir Vergebung und Reinigung erwarten. Sie hat es verstanden. Und dann betete sie, Herr Jesus, wirst du mir vergeben, dass ich gezweifelt habe? Nachher konnte sie um Hilfe bitten. Das Wort Gottes sagt, seid stark in dem Herrn. Und wir können stark sein. In dem Augenblick aber, wo uns bewusst wird, dass eine Sünde in unserem Herzen ist, müssen wir sie zum Herrn bringen und um Vergebung bitten. Er wird sie in die Tiefe des Meeres versenken, so wie es in Micha 7, Vers 19 steht, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Er wird sie vergeben und vergessen.